I want to start off with a question. Und ich möchte mit einer Frage beginnen. What difference does love make? Was für einen Unterschied macht Liebe? What difference does love make in our lives? Was für einen Unterschied macht Liebe in unserem Leben? Think about your own situation. Denk an deine eigene Situation. People who have loved you, people who have invested in you. Leute, die dich geliebt haben und Leute, die in dich investiert haben. One story I think of is what my mom did. Eine Geschichte ist, an die ich denke, die, etwas, was meine Mutter gemacht hat. When I was 16 years old, ich 16 Jahre alt war. It was my birthday. My birthday is in the summertime. Es war mein Geburtstag und mein Geburtstag ist in der Sommerzeit. So when I woke up, no one was in the house. They were either at work or somewhere else, and I was alone. Und wie ich aufgewacht war, bin ist niemand zu Hause gewesen. Die waren entweder so in der Arbeit oder sonst. Auf jeden Fall war ich later alleine. Later in the day, I went to work. Und während des Tages bin ich dann zur Arbeit so gegangen. So when I got back, it was past midnight. Und wie ich zurückgekommen bin, war es schon Mitternacht vorbei. And that was my 16th birthday. Und das war mein 16. Geburtstag. And nothing had really happened, you know? Und nichts ist passiert. And it's like everyone had forgotten. So wie wenn einfach jeder vergessen hat. But when I got home, aber wie ich nach Hause gekommen I bin, saw there was a light on still in the kitchen. Habe ich gesehen, dass da noch immer ein Licht gebrannt so hat in I go der to Küche. The kitchen to get something to drink. Also gehe ich in die Küche, um etwas zu trinken and zu holen. And there's my mom. Und da ist meine Mutter sitting there with a banana cream pie und sitzt waiting dort for me. Mit so einer Bananentorte und wartet auf mich. My favorite pie that I get every year on my birthday. Meine Lieblingstorte, die ich jedes Jahr zum Geburtstag and, bekomme. And my mom had been thinking of me all that time. Und meine Mutter hat eben die ganze Zeit an mich gedacht. And that made a difference in my life. Und das hat einen Unterschied gemacht in meinem that Leben. That one event made such a big difference. Und dieses eine Vorkommnis hat so einen großen Unterschied gemacht. And I shouldn't leave my dad out, I guess. Und ich sollte eigentlich meinen Vater auch nicht auslassen. When I played sports in high school, wie ich Sport betrieben habe in der Mittelschule, it seemed like my dad made every single game. Hat es auf mich so gewirkt, als hätte mein Vater wirklich es geschafft, zu jedem Spiel zu kommen. And he kind of ended up showing up at the games looking like I do right now, because he came directly from work. Und er ist so etwa zum Spiel gekommen, so angezogen, wie ich jetzt aussehe. If it was baseball or soccer or basketball, it didn't matter. Also weil er von der Arbeit gekommen ist und egal, ob das jetzt Baseball oder Fußball war. I would look in the crowd and I would look for a tie. Ich habe in die Menge geschaut und habe einfach nach einer Krawatte gesucht. And I would be able to find my dad. Und es war mir leicht möglich, meinen Vater zu finden. Sometimes even a little bit late. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen spät. But I could look up in the stands, even if I was playing, and I could see, there's my dad. Aber ich konnte, selbst während ich gespielt habe, hinaufschauen, da in die Zuschauertribüne und habe meinen Vater gesehen. And that kind of love makes a difference, I'll tell you. Und diese Art von Liebe macht einen Unterschied. How about you? I mean, when you walk in these doors and you feel like this is a place where you receive love, doesn't it make a difference? Und wie ist das bei dir, wenn du durch diese Türen hereinkommst und einfach spürst, dass es ein Platz hier ist, wo man Liebe empfangen kann? Macht das keinen Unterschied? When you're in a community and you're accepted and people know you. Wenn man in einer Gemeinschaft ist und man wird akzeptiert und die Leute kennen dich. Yeah, love makes a big difference. Liebe macht einen großen Unterschied. And I'm thinking about, okay, God's love for us, how well are we rooted into that love? Und ich habe darüber nachgedacht, wie sehr wir in der Liebe Gottes für uns verwurzelt sind. Because that's what Paul prayed, that we would be rooted in the love of Jesus Christ. Weil das ist das, was Paulus gebetet hat, dass wir in der Liebe Christi verwurzelt sind. He wanted us to know the height and the depth. Er wollte, dass wir die Höhen und die Tiefen kennen. And the length and the breadth. Of the love of Jesus Christ. Die Länge und die Breite von der Liebe von Jesus Christus kennen. And when we know that love, und wenn wir diese Liebe kennen, it totally changes our lives. Dann verändert das unser Leben total. It makes us healthy and whole people, first of all. Es macht uns zu gesunden und ganzen Menschen. It makes us strong in the difficulties of life. Es macht uns auch stark in den Schwierigkeiten des Lebens. It enables us to have the capacity to give to others when we know that He loves us. Es befähigt uns, dass wir eine Kapazität haben, anderen etwas zu geben, wenn wir wissen, dass er uns liebt. And that's what the theme is today, God's love. Und das ist das Thema heute, Gottes Liebe. And I want to give a word to you. It's a Hebrew word that talks about God's love. Und ich möchte euch ein Wort sagen, ein hebräisches Wort, und das so, spricht über die Liebe Gottes. Who here knows Hebrew? Wer von euch hier kennt Hebräisch? That's great because I don't want you to correct me as I'm doing this. Das ist gut, weil ich möchte nicht, dass er mich jetzt korrigiert, wenn ich das sage. But the Bible uses a special word for God's love. Aber die Bibel verwendet ein besonderes Wort für die Liebe Gottes. It's the word chesed. Das ist das Wort chesed. And it's so important that you get the che part correct. Und es ist so wichtig, dass man diesen Teil richtig. Chesed. Chesed. Chesed. Chesed. Do you want to try? Chesed. For German speakers, that was pretty horrible. Also für Deutschsprachige war das echt ziemlich schlecht. You should be able to do this. Chesed. Ihr solltet das eigentlich können. Nah, all right. Maybe by the end. But in Psalms especially, it shows up. Aber dieses Wort kommt besonders in den Psalmen vor. Maybe, for example, you've memorized Psalm 63:3. Vielleicht habt ihr diesen Vers Psalm 63:3. Your chesed is better than life. Dein chesed ist besser als das Leben. Don't be nervous about it. Your chesed is better than life. Dein chesed ist besser als das Leben. Now is that true? Ist das wahr? Can we believe that? Können wir das glauben? Your chesed, God, is better than life. Dein Chesed, Gott, ist besser als das Leben. And they believe that. Und sie glauben das. And they wanted to proclaim that so that others would hear it too. Und sie wollten das ausrufen, damit das andere auch hören. His Chesed is better than life. Sein Chesed ist besser als das Leben. Don't be discouraged. Sei nicht entmutigt. Don't lose hope. Verlier nicht die Hoffnung. His Chesed is here for us. Sein Chesed ist hier für uns. Or Psalm 86:5 is another one that many people have memorized, perhaps. Oder Psalm 86:5 ist auch ein Vers, den vielleicht viele auswendig kennen. O Lord God, O Herr Gott, you are good, du bist gut, and forgiving, und vergebend, and abounding in chesed to all who call upon you. Und 86:5, abounding. So. Und überreich. Okay, I'm sorry. So we'll say it again. Oh God, you are good and forgiving and abounding in chesed to all who call upon you. Okay, denn du, Herr, bist gut und zum bist gut und zum Vergeben bereit. Yep. Mm-hmm. Groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Yeah. See, German has the same problem English has. Das Deutsche hat dasselbe Problem wie das Here Englische. Here they use Gnade. Die verwenden Gnade hier. And in different places it would be Güte or Gnade or Barmherzigkeit. You know, we have to use different words because it's difficult to get Chesed. Es werden immer verschiedene Worte verwendet, weil es schwer ist, dieses Wort wirklich auszudrücken, dieses Chesed. And that's why I'm saying it. Und deswegen sage ich's. Because in English they say loving kindness or love or steadfast love. Auf Englisch sagen sie loving kindness, steadfast love. Right? Because in Chesed there's something special that I haven't mentioned yet. Denn in diesem Wort Chesed ist etwas Besonderes, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe. It's love, yes. Es ist Liebe, ja. But it's a special quality and it's unique. Aber es ist eine besondere Qualität und es ist ganz besonders. So what is that? Und was ist das? It's love in covenant. Es ist eine Liebe in einem Bündnis. Chesed is covenant love. Chesed ist eine Bündnisliebe. Okay, it's a love that is in an agreement with a person. Das ist eine Liebe, die in einem Einverständnis mit einer Person ist. Now God is a God of covenants. Gott ist ein Gott von Bündnissen. And we see this from the very beginning. Und wir sehen das von Anfang an. When he brought Eve to Adam, wie er Eva zu Adam gebracht hat, he united them in a covenant. Hat er sie zusammengeführt in einem Bündnis. God gives covenant to people. Gott gibt Bündnisse zu Menschen. When we fellowship here together, we are in covenant with one another. Wenn wir hier Gemeinschaft haben, dann haben wir auch ein Bündnis zusammen. Because it's in God's mind. Weil es in Gottes Gedanken ist. Covenant is something that's true to who he is. Bündnis, das ist etwas, was dem entspricht, was er ist. It's true to his nature. Es entspricht seiner Natur. What it is it's love in relationship. Es ist eine Liebe in Beziehung. Covenant relationship. Eine Bündnisbeziehung. And what did Jesus say about marriage? Und was hat Jesus über Ehe gesagt? What God has joined together in covenant. Was Gott zusammengeführt hat in einem Bündnis. Let not man separate. Lass nicht den Menschen das trennen. And God does this with us. Und Gott macht das mit uns. He unites with us in covenant. Er vereint sich mit uns in einem Bündnis. He promises himself. Er verspricht sich selbst. He doesn't just say I love you like we have the term in English. Wir sagen, er sagt nicht nur ich liebe dich, so wie wir diesen Ausdruck auf Deutsch oder auf Englisch haben. Right? He says I am yours. Sondern er sagt, ich gehöre dir. Yes, I love you, but I am yours in covenant. Ja, ich liebe dich, aber ich bin dein. I love you and I give myself to you. Ich liebe dich und ich gebe mich dir selbst. And that's how marriage should look, right? Und so sollte auch eine Ehe aussehen. But men and women can't quite get that right, so God himself did it. Also, aber Männer und Frauen können es nicht immer so schaffen. Aber Gott selbst hat es so gemacht. We are to show that love, but only God can really do it. Wir sollen diese Liebe zeigen, aber eigentlich kann das nur Gott. I want to show you one picture from Genesis. You can turn to Genesis 15. Und ich möchte euch ein Bild zeigen von 1. Mose 15. That shows this covenant idea just a bit more. Dass diese Idee von einem Bündnis noch ein bisschen besser zeigt. In ancient times, in der antiken Zeit, when two men wanted to make a covenant together, wenn zwei Männer ein Bündnis schließen wollten, they would each bring a sacrifice. Dann haben sie beide ein Opfer gebracht. They would actually split the animal in two. Und sie haben dann dieses Tier in zwei gespalten. Or maybe a couple animals that they brought. Oder vielleicht ein paar Tiere, die sie gebracht haben. And they would lay one here. Und sie haben dann eins auf die Seite gelegt. And the other here. Und das andere auf die andere Seite. With some space in between. Mit Platz dazwischen. The other man would do the same thing. Und der andere würde dasselbe machen. And they would meet each other in the middle of these sacrifices. Und sie haben sich dann in der Mitte von diesen Opfern getroffen. And in the Hebrew, once again, they would cut a covenant. They didn't make a covenant, they cut a covenant. Und im Hebräischen heißt es eigentlich so, dass sie ein Bündnis geschnitten haben. They cut it because you see the animals cut there. Also man sagt, geschnitten, weil eben man sieht da diese zerschnittenen Tiere. And as they meet in the middle, what they are saying is, und wenn sie sich dann da in der Mitte treffen, was sie damit sagen ist, if I don't keep true to this covenant with you, may I become like my sacrifice, may I be split in two. Wenn ich mich nicht an dieses Bündnis halte, das ich dir jetzt gebe, dann möge ich so werden wie diese Tiere hier, dass ich in zwei gespalten werde. And I want to pick up with verse 17. Und ich möchte weiterlesen Vers 17. Actually, I'm going to have to scoot back to 10. Eigentlich Vers 10. Of chapter 15, if you're with me. Von Kapitel 15 vom 1. Mose. And fill it in with the correct name. And Abram brought to God all these animals, cut them in half, and laid each half over against the other, but he didn't cut the birds in half. And when the birds of prey came down on the carcasses, he drove them away. Und er, das ist Abraham, brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. So God told Abram, bring some sacrifice. Also hat Gott dem Abraham gesagt, er soll Opfer bringen. He prepared the animals, und er hat die Tiere vorbereitet. But now he's waiting. Aber jetzt wartet and er. He's waiting. Und er wartet. And then let's read 17. When the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking firepot and a flaming torch passed between these pieces. Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Verse 18, on that day, the Lord made a covenant or cut a covenant with Abram. Vers 18, an jenem Tag schloss oder schnitt der Herr einen Bund mit Abraham. What happened there? The smoking fire pot and the flaming torch, that's God's presence. Und was ist da passiert? Diese Feuerfackel und dieser rauchende Ofen, das ist Gottes Gegenwart. These signs of God's presence went through the pieces. Diese Zeichen von Gottes Gegenwart sind durch diese Stücke durchgegangen. God lowered himself to the human custom that they had. Gott hat sich erniedrigt auf diese menschlichen Traditionen, die sie da gehabt haben. Because Abram had said, "How will I know, Lord, that it's true?" Weil Abraham hat gesagt, wie weiß ich, Herr, dass es wahr ist? This is how. So. I will do what you do. Ich werde tun, was ihr tut. I will lower myself. Ich werde mich niedrig machen. I will cut a covenant with you. Und ich werde so ein Bündnis mit dir schneiden. And so he goes through those pieces as the flaming, the smoking fire pot and the flaming torch. Und so geht er durch diese Stücke durch, als ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel. And can you imagine what Abram was thinking? Und könnt ihr euch vorstellen, was Abraham gedacht hat? God was saying, may I become like these if I don't keep my promise to you, Abram. dass Gott gesagt hat, möge ich so werden wie eins von diesen Tieren, wenn ich mein Bündnis nicht halte. And Abram said, he made a covenant with me. Und Abraham hat gesagt, er hat ein Bündnis mit mir geschlossen. He didn't just say, Abram, I love you, you're great. Er hat nicht nur gesagt, Abraham, ich habe dich lieb und du bist wunderbar. He gave himself to me. Er hat sich selbst mir gegeben. What a change that would bring in Abram's mind and thinking and attitude. Was für eine Veränderung das hervorbringen würde in Abrams Denken und seiner Einstellung. Let's go to the New Testament. Lass uns jetzt zum Neuen Testament gehen. And it's obvious. Und es ist offensichtlich. That our covenant. Dass unser Bündnis. Is much much better. Noch viel besser ist. Our covenant is in the blood of the Lord Jesus. Unser Bündnis ist in dem Blut von Jesus Christus. On the night that he was betrayed, the Lord took the cup. Und in der Nacht, wo er verraten worden ist, hat er den Becher genommen. And he says, this is a new covenant in my blood. Den Kelch und hat gesagt, das ist ein neues Bündnis in meinem Blut. Drink it. Trinkt das. All of you. Alle von euch. And remember me. Und erinnert euch an mich. And Paul has, we'll turn to Romans 8. Paul has described the glories of the gospel all through the first 8 chapters. Und in Römer 8, Paulus hat eben in den ersten 8 Kapitel die Chapter 8. He has described the glories of the gospel. Oh, er hat die Herrlichkeit des Evangeliums dort beschrieben, den ersten 8 Kapitel. Now he's speaking Greek, so he doesn't use chesed. Also er spricht Griechisch und deswegen verwendet nicht dieses Wort chesed. Same idea. He's talking about covenant love. Aber es ist derselbe Gedanke, der spricht eben über diese Bündnisliebe. What shall we say in 31 to these things? If God is for us, who can be against us? In Vers 31, was sollen wir nur hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? He who did not spare his own son in covenant, I add, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, in Bündnis, das füge ich dazu, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? And I sense here Paul's getting a little bit excited now. Und ich spüre hier, dass der Paulus hier ein bisschen aufgeregt wird. He's trying to reach into vocabulary and describe covenant love from God. Und er versucht, da Vokabular zu finden und damit diese Bündnisliebe von Gott zu beschreiben. And he knows it's impossible. Und er weiß, dass es unmöglich ist. But he's trying to stack words and questions on top of each other. Aber er versucht da eben Worte und Fragen aufeinander zu stapeln. For example, 33. Who shall bring any charge against God's elect? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Impossible. Es ist unmöglich. Who would bring a charge against you? You're in covenant with God. Wer kann Anklage gegen dich erheben? Du bist in einem Bündnis mit Gott. Who would dare? Wer würde es wagen? Try to go to God himself. Und versuchen zu Gott selbst zu gehen. And tear apart that covenant that he himself has made. Und dieses Bündnis auseinanderzureißen, das er selbst gemacht hat. Impossible. Es ist unmöglich. Who will condemn, he asks. Wer wird verdammen? 34. Vers 34. Nobody. Niemand. How could they? Wie könnten sie das How nur? Could someone condemn? Wie könnte jemand verdammen? God's own work of covenant with you and me. Gottes eigenes Werk des Bündnisses mit dir und mir. And he keeps going. 35. Who then will separate us from the love of Christ? Und er fährt fort in Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Shall tribulation? Bedrängnis? No. Nein. Distress? Angst? No. Nein. He's faithful in every distress. Er ist treu in jeder Angst. Persecution? Verfolgung? No. Nein. We can rejoice in it even. Wir können uns an dem freuen. Famine or nakedness or danger or sword? Hungersnot oder Blöße oder Gefahr no, oder no, Schwert? No, no. Nein, nein, nein. Because we're in covenant with him. Weil wir in einem Bündnis mit ihm sind. He has given himself to us. Er hat sich selbst uns gegeben. He sees threats against you and me as threats against himself. Er sieht Angriffe gegen dich und mich als Angriffe gegen sich selbst. We talk a little bit more about men having zeal in the marriage. Und wir sprechen ein bisschen mehr über, dass Männer so einen Eifer in der Ehe haben. If someone's trying to come in between me and my wife, wenn irgendjemand versucht, da reinzukommen zwischen mir und meiner Frau, to tear that covenant, um dieses Bündnis auseinanderzureißen, we can get a little bit riled up, can't we, guys? Dann können wir ein bisschen rabiat werden. Really? Okay. If we see someone looking at our wife, wenn wir jemanden sehen, der unsere Frau anschaut, we're kind of thinking, hey, wait a second, buddy. Dann denken wir, hey, Moment einmal, Bursche. That's my covenanted wife. Das ist meine Frau im Bündnis mit mir. Right? So many, many fights have been started in also, that way. Viele Kämpfe wurden schon so begonnen. But picture God. Aber stellt euch Gott vor. Seeing something try to separate you from his covenant love. Der etwas sieht, was versucht, dich von seinem Bündnis wieder wegzuholen. How much zeal does he have for his covenanted partner, for his church? Wie viel Eifer hat er für seine Bündnispartner, für seine Gemeinde? And he is saying, what I have joined myself to, let not man separate. Und er hat selbst gesagt, was ich selbst zusammengefügt habe, das lass den Menschen nicht trennen. Finish it up, 38 and 39. For I am sure, says Paul, that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come. Go ahead. Vers 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the covenant love of God in Christ Jesus our Lord. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Amen. Let's think of a few responses that we should give to this kind of covenant love. Und lass uns nachdenken über ein paar Reaktionen, die wir auf diese Bündnisliebe geben sollten. Number one. Erstens. We should draw near. Wir sollten nahe herangehen. We should draw near to God in thanksgiving and in praise. Wir sollten ganz nah zu Gott herantreten in Danksagung und in Preis, Lobpreis. We should come into his courts with singing. Wir sollten in seinen Hof mit Singen kommen. Come into his presence with a smile and a glad heart. In seine Gegenwart mit einem Lächeln und in einem frohen Herzen kommen. When we're in covenant with God. Wenn wir in einem Bündnis mit Gott sind. We should draw near. Dann sollten wir nahe herantreten. Shouldn't we? Oder? Shouldn't we draw near to the one who loves us that much? Sollten wir nicht nahe herantreten an den, der uns so sehr liebt? There's an interesting story that I have with my son Eli. Es ist eine interessante Geschichte, die ich mit meinem Sohn Eli habe. He jumped into my arms one time and we were talking. Er ist einmal in meine Arme gesprungen und wir haben so gesprochen. But in the middle of a sentence he stopped. Aber mitten in einem Satz hat er plötzlich aufgehört. And he got so close to my face with his face. Und ist mit seinem Gesicht so nahe an mein Gesicht rangekommen. And he said to me, Daddy, I see me in your eyes. Und er hat gesagt, Papa, ich sehe mich selbst in deinen Augen. And that is so perfect. Und das ist so perfekt. When we draw near. Wenn wir nahe herantreten. I see me in your eyes, God. Ich sehe mich selbst in deinen Augen, Gott. Maybe something that we couldn't notice from far away. Vielleicht etwas, was wir nicht bemerken konnten. Although it was still true. Obwohl es noch immer wahr war. We're always in his eyes. Wir sind immer in seinen Augen. But when we jump in his arms, aber wenn wir in seine Arme springen, when we draw near, wenn wir nahe herankommen, I see me in your eyes. Ich sehe mich selbst in deinen Augen. And it's true. Und es ist wahr. Draw near to God. Trete nahe an Gott heran. Draw near in covenant love. Und trete nahe an diese Bündnisliebe heran. See yourself in his eyes. Und sieh dich selbst in seinen Augen. You're there. Du bist dort. I promise. Ich verspreche es dir. He promises. Er verspricht das. He has engraved you on the palms of his hands. Er hat dich eingeschrieben in seinen Handflächen. He can't forget you. Er kann dich nicht vergessen. He can't get you off his mind. Und er kann auch nicht dich von seinen Gedanken wegstreichen. You're in his eyes. Du bist in seinen Augen. What else? Was noch? We should pray real prayers to God. Wir sollten richtige Gebete zu Gott beten. For example, wives, zum Beispiel, you don't like the plastic conversations that we men give you sometimes. Ihr mögt nicht diese Plastikkonversationen, die wir Männer euch oft geben. When we're reading a magazine or watching the television. Wenn wir jetzt ein Magazin, also eine Zeitschrift lesen oder fernschauen. And you probably don't mind if we even said something angry, as long as it was something with passion and it was to you with our eyes looking at you. Und das würde ich wahrscheinlich nicht einmal was ausmachen, wenn wir etwas Ärgerliches sagen würden, solange man das Gefühl hat, es ist irgendwie mit Leidenschaft und zu euch gesagt. When people are in covenant, wenn Leute in einem Bündnis sind, They're real with each other. Dann sind sie real miteinander. We should pray real prayers to God. Wir sollten richtige, reale Gebete zu Not Gott plastic beten. Prayers. Keine Plastikgebete. Not, I think I should pray this way, prayers. Und not, ich glaub, not, I think I should weigh this. it's one big dashed sentence. So not, I think I should pray this way, prayers. Does that make sense? Also nicht solche Gebete, ich glaube, ich sollte so beten. Pray like the psalmist did. Bete so wie der Psalmist. God, where are you? Gott, wo bist du? You promised covenant love. Du hast diese Bündnisliebe versprochen. Yeah, right. Ja, genau. Where is it? Wo ist sie jetzt? You've forgotten me is what you've done. Du hast mich vergessen. Das ist passiert. That's how they pray in the Psalms sometimes. Und so beten die manchmal in den Psalmen. God, my life's like a wreck. Gott, mein Leben ist ein Wrack. Where's all the blessing that you said was for your people? Wo ist der Segen, den du deinen Leuten versprochen We're no better hast? Than the Gentiles. Uns geht's nicht besser als den Heiden. And those kind of prayers are covenant prayers. Und diese Art von Gebete sind Bündnisgebete. And God likes them, believe it or not. Und Gott mag die, ob er es glaubt oder nicht. He likes those prayers because you're talking to him. Er mag diese Gebete, weil du mit ihm sprichst. And you're saying, on the basis of the covenant, I'm confused. Und du sagst, auf der Basis des Bündnisses bin ich einfach verwirrt. It should be this way, but it's not. It's this way. Es sollte so sein, aber das ist es nicht. Es ist so. What else should we do? Was sollten wir noch tun? We should wait out the storms of life. Wir sollten durch die Stürme des Lebens durchhalten oder Because durchwarten. When we're in covenant with God, Wenn wir in einem Bündnis mit Gott sind, we know that the storms can only be used in His hand for our good. Dann wissen wir, dass die Stürme nur zu unserem Guten verwendet werden können in seinen Händen. Remember, what can separate us? Erinnert euch, was kann uns trennen? Storms of life? Stürme des Lebens? Difficulties? Schwierigkeiten? No. Nein. No. Nein. God will see those as a threat to His covenant with us. He will act. Gott sieht das als eine Bedrohung für sein Bündnis mit uns und er wird agieren, wird etwas tun. But he also might want to teach us something first. Aber vielleicht will er auch zuerst uns etwas lernen dadurch. But in any case, aber wie auch immer, there's a rainbow. Es gibt einen Regenbogen in the storms, in den Stürmen. And that was one of his covenants too, right? Und das war auch eines seiner Bündnisse. I put my rainbow in the sky, he said. Er hat gesagt, ich habe meinen Regenbogen in den Himmel gesetzt. Two more, then we're finishing. Zwei noch. We should be steadfast in service. Wir sollten standhaft sein im Dienst. We should really offer something back to this God. Wir sollten wirklich ihm etwas auch zurückgeben. And we should do it steadfastly. Und wir sollten das standhaft machen. Not one little spurt for, you know, 3 weeks, for 6 months. Nicht so ein kurzer Spurt für so ein paar Wochen oder 3 Monate. But steadfast service in the name of the Lord. Sondern ein standhafter gleichbleibender Dienst im Namen des faithful. Herrn. Denn er ist treu. He's a covenant God. Er ist ein Bündnis He sees your work. Er sieht dein Werk. He sees your labor. Er sieht deine Arbeit. He sees what you're doing in the covenant. Und er sieht, was du tust im Bündnis. And he won't forget that. Und er vergisst das nicht. Be steadfast. Sei standhaft. Ask him to help you be steadfast when you can't do it another moment. Und bitte ihn, dass er dir hilft, standhaft zu sein, wenn du es nicht mehr schaffst, nicht mehr you einen Moment. You are steadfast. Du bist standhaft. Help me. Hilf mir. Be steadfast. Auch standhaft zu sein. One more day. Noch einen Tag. Be steadfast in your covenant. Er ist standhaft in dem Bündnis. No, you should be steadfast in your covenant. You should be. Ihr sollt standhaft sein im Bündnis. And you should be steadfast in your service. Und auch in dem Dienst. And the last one. Und das letzte. If you've broken the covenant, wenn du das Bündnis gebrochen hast, come back. Komm zurück. Just come back. Komm einfach zurück. I don't really enjoy the word repent anymore. Mir gefällt eigentlich dieses Wort Because it sounds Umkehr negative somehow. Nicht so richtig oder Reue, weil es klingt irgendwie negativ. Just call it come back. Nenn's einfach komm zurück. Second chance. Zweite Chance. If you've broken the covenant, wenn du das Bündnis gebrochen there's hast, a second chance. Da gibt's eine zweite Chance. If you've broken the covenant, wenn du das Bündnis gebrochen hast, there's a third chance. Gibt's eine dritte Chance. There's a fourth chance. Eine vierte Chance. Come back. Komm zurück. Come back. Komm zurück. There's a tenth chance. Es gibt eine zehnte Chance. Come back. Komm zurück. He's in covenant with you. Er ist in einem Bündnis mit dir. He doesn't cast you away. Er schmeißt dich nicht weg. He doesn't raise the bar higher and make you prove something. Er hebt nicht den Level höher und will von dir, dass du ihm etwas beweist. There's a 50th chance. Es gibt eine 50. Chance. Come back. Komm zurück. Come back to the covenant. Komm zurück zum Bündnis. And just drink it in one more time. Und trink's noch einmal, trink es einfach noch einmal. Let's ask the worship team to come back up and lead us as we sing. I want to lead you just a moment in prayer, and then we'll sing. Wenn das Anbetungsteam noch rauskommt, möchte ich zuerst noch einen Moment mit euch beten. Close your eyes. Schließ eure Augen. And think of God's covenant love. Und denkt an Gottes Bündnisliebe. If you've never known about His covenant love, wenn du seine Bündnisliebe noch nie gehört hast oder gekannt hast, you should talk to me or someone afterwards. Dann kannst du mit mir oder mit jemand anderen nachher sprechen. Ask somebody, what's it take? Frag jemanden. What's my part? Was ist nötig? Was muss ich tun? But for you who are in covenant love, I want to focus right now. Aber jetzt möchte ich mich einfach konzentrieren auf die, die in dieser Bündnisliebe sind. Just soak in God's covenant love for you right now. Sauge einfach Gottes Bündnisliebe für dich ein. He's there waiting for you with a banana cream pie. Er ist da und wartet auf dich mit einer Bananentorte. He's sitting in the stands and he's watching your efforts. Er sitzt da in der Zuschauertribüne und beobachtet deine Bemühungen. Look for him, he's the one with the tie. Such nach ihm, er ist der mit der Krawatte. And he loves you like you're too scared to even think is true. So wie du dich sogar fast fürchtest zu denken, dass das wirklich wahr ist. But it is true. Aber es ist wahr. And he says, come near. Und er sagt, komm heran. Come look in my eyes. Komm und schau in meine Augen. You've been there all along. Du warst schon die ganze Zeit da. And you always will be. Und du wirst das immer sein. Let's sing to him. Und lass uns zu ihm singen. And offer him praise as we draw near. Und ihm unseren Lobpreis geben, während wir herantreten, nahe an ihn. And worship him. Und ihn anbeten. And just continue to drink in this covenant love. Und einfach fortfahren, seine Bündnisliebe zu trinken. To his glory. Zu seiner Herrlichkeit. Amen. Amen.